Bangkok, Rotlichtmilieu, Thai-Boxen, Julian und Billy. Ihr Geld stammt aus Drogengeschäften. Die Tragödie beginnt, nein, sie hat natürlich schon viel früher angefangen, damals in den USA. Von da flüchteten die Brüder hierher nach Bangkok. Also, ich suche nach einem Mädchen. Korrektur also, die Tragödie nimmt ihren Lauf. Einem jungen Mädchen. Als Billy eine 16-jährige Prostituierte vergewaltigt und ermordet. Billy ein sadistisches Monster zu nennen, keine Untertreibung. Doch dann kommt die Polizei und mit ihr der Mann mit dem unbewegten Gesicht und mit dem Schwert. Dieser Racheengel lässt Billy vom Vater der toten Prostituierten totschlagen und dann, nur Gott vergibt, only God forgives, schlachtet dieser schwarze Engel den Vater ab. Warum hast du ihn getötet? Weil er meine Tochter ermordet hat! Du weißt, was sie getan hat. Warum hast du ihr nicht gesagt, sie soll aufhören? Die Farbe des Rotlichtviertels, Rot des Blutes, betörender Sound, verstörende, explodierende Gewalt. Nein, bitte nicht, nein! Die Stimmung, die Grundfarbe von Nicolas Winding Refns Film ist sofort präsent. Lakonie inmitten einer kunstvollen Farbdramaturgie, alles wie auf einem Ton gehalten. Nichts scheint zu passieren, nur zu gären, kaum einer spricht ein Wort. Und plötzlich Gewalt. Oder plötzlich, da im Film, diese monsterhafte Mutter Christine Scott Thomas, angereist aus den USA, um vom überlebenden Bruder Julian, Ryan Gosling, Rache einzufordern. Hast du den Kerl erwischt? Ich hab ihn laufen lassen. So ein Wichser tötet deinen Bruder und du lässt ihn laufen? Es ist komplizierter, als du denkst, Mutter. Was soll das bedeuten? Billy hat ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt und getötet. Ich bin sicher, er hatte seine Gründe. Damit wären nun also in Only God Forgives zwei Racheengel bei der Arbeit, der bei der Polizei mit dem Schwert und diese Mutter. Wem jetzt die extremen Figuren aus der griechischen Mythologie oder bei Shakespeare und all das Zerstückeln, Zerhacken und Bluten in den Sinn kommen, bitte sehr. Kein Wunder bei diesem Mix aus Arthouse und Genre-Kino. Gnadenlos durcheinander, übereinander, nebeneinander. Ödipus ist übrigens auch dabei. Denn bei Julian und seiner Mutter muss man nicht tief nach... Du warst immer eifersüchtig auf ihn. ...nach dem Inzest graben. Er hat seinen eigenen Vater getötet. Mit seinen bloßen Händen. Deswegen ist er geflohen aus Amerika. Diese gepanzerte Blondinenmutter, die Christine Scott Thomas lustvoll böse gibt, bietet jede Menge Abgrund. Jetzt steh auf und küss deine Mutter. Sowie bizarre Leidenschaften. Wäre es andersherum gewesen, dann hätte dein Bruder den Killer gefunden und er hätte mir seinen Kopf serviert auf einem silbernen Teller. Aufschlussreich ist, dass Nicolas Winding Refn, Only God Forgives, Alejandro Jodorowsky widmet. Ein Credo. Denn auch Jodorowsky ließ in seinen Filmen El Topo und Montana Sacra vom Anfang der 1970er Jahre religiöse wie surreale Bilder, Motive, Mythen sich quasi gegenseitig verschlingen und neu ausspucken. Eine einzigartige Filmsprache gegen alle Konventionen, sagt Nicolas Winding Refn über Jodorowsky. Und genau das habe er, Refn, gesucht mit Only God Forgives. Tabubruch. Verstörendes liefern. Allein dieses offene Ende von Only God Forgives. Julian, Ryan Gosling, die Hände wie nach Sühne und Bestrafung lechzend vor sich gestreckt und der Todes- oder auch Racheengel mit seinem Schwert. Wie immer man diese Bilder auch empfindet, man spürt bei Nicolas Winding Refn den Versuch, alle Behäbigkeit, die ihm vielleicht mit dem Erfolg von Drive hätte drohen können, uns um die Ohren zu hauen. Alles zu nehmen, was Film ihm bedeutet, und alles auf Anfang zu setzen, egal wohin das führen mag. Ach ja, und die Gewalt. Man ist angewidert von ihr in diesem Film abgestoßen, aber, und erzähle mir niemand, dass das nicht eine Konstante des Schauens im Kino immer war, man ist ebenso fasziniert von den Bildern dieses Films, die einen wie ansaugen. Natürlich muss sich dem niemand aussetzen, aber die Radikalität solchen filmischen Erzählens gilt es wertzuschätzen. Kino war immer so an seinen Polen und genau so hat Kino auch immer wieder zu sein. Die verstörenden Gefühle, die Nicolas Winding Refn mit seinem Film Only God Forgives auslöst, sind der Beleg dafür, dass es extremes wie faszinierendes Kino immer noch gibt, trotz dieser unfassbaren Mainstream-Soße, die uns Tag für Tag umspült.